In den Bezirken Nordfanghe und Zagang wurden die Sanatorien für Kriegsveteranen neu errichtet. Die Sanatorien, die in der Stadt Sariwon und dem Kreis Songgan in Harmonie mit der Landschaft der Umgebung herrlich errichtet wurden, sind komplexe Erholungsstätten für die Kriegsveteranen, die über verschiedene Behandlungsräume und Dienstleistungseinrichtungen verfügen.